Kapitel 2, Übung A3. Wo sind die Sachen? Hören Sie und kreuzen Sie an. Das ist mein Büro. Tja, ein chaotisches Büro. Hier sind mein Kugelschreiber und ein Bleistift. Dort stehen mein Computer und mein Drucker. Im Regal sind meine Fotos und Dokumente. Eine Lampe habe ich auch, aber die ist kaputt. Und eine Kaffeemaschine. Die funktioniert sehr gut. Ich trinke sehr viel Kaffee. Ein Telefon und ein Faxgerät habe ich natürlich auch. Das Telefon ist sehr wichtig. Ich mache Reportagen und schreibe Artikel für Zeitungen. Also, das ist mein Büro hier. Moment, wo ist meine Brille? Ah, hier. Ich habe circa 250 Bücher im Regal und ein russisch-deutsches Wörterbuch. Es ist meine kleine Bibliothek. Ich lese gern russische Autoren. Hier sind mein Computer, mein Drucker und meine Lampe. Ein Telefon habe ich auch. Ich telefoniere sehr viel. Sehr wichtig ist mein Terminkalender. Ich arbeite an der Universität und habe viele Studenten.